3 Tage noch und dann beginnt die Fastenzeit. Und der Prophet Jesaja, er warnt uns mit einem, ich finde, eindringlichen Appell. Er warnt uns vor Scheinheiligkeit. Er sagt, faste, aber tu es bitte nicht scheinheilig. Denn was sich damals vor knapp 2500 Jahren für Szenen abgespielt haben in Jerusalem, ich glaube, das können wir uns nur schwer vorstellen. Oder auch nicht schwer vorstellen. Naja, Jesaja schlenderte durch die Straßen von Jerusalem, kam auf dem Marktplatz an, schaute sich um und sah da Menschen, die hatten komische Kleider, so Jutesäcke an, ganz kratziger Stoff, das muss unglaublich unangenehm gewesen sein. Und manche von denen, die schliefen sogar da drin. Und als Jesaja sich das näher angucken wollte, da roch er Asche und sah, wie so von den Haaren der Leute so ganz etwas weißer Staub aufwirbelte. Und die Augen der Leute, die konnte Jesaja nicht sehen, weil alle so ganz gebückt dastanden, in sich gekrümmt, demütig. Also die Augen konnte er nicht sehen, aber die Stimmen konnte er dafür umso lauter hören, wie die Leute zu Gott gerufen haben. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Und Jesaja denkt sich, Mensch, das müssen doch Leute sein, die das ernst meinen. Also wer sowas macht, der muss es doch ernst meinen mit seiner Buße, mit seiner Umkehr. Also die machen sich wirklich klein, damit Gott ganz groß sein kann. Ein Tag später geht Jesaja wieder durch Jerusalem und auf einmal ist da ein Geschrei und ein Gebrüll und Jesaja dreht sich um und sieht, wie vor einem Haus eine Faust so von oben auf einen anderen Menschen einprügelt. Eine turbulente Szene und ein Zahn fliegt durch die Luft und das Geschrei dieser Faust wird mehr und mehr zu einem Satz. Du wertloses Stück Dreck von einem Sklaven, geh wieder an die Arbeit. Und dass es klar ist, diese Woche keine Pause und kein Brot. Und Jesaja bleibt stehen und jetzt rattert es in seinem Kopf. Und er denkt nach und auf einmal zählt er eins und eins zusammen. Moment mal, die Stimme, die hier diesen armen Menschen tyrannisiert, das ist doch die gleiche Stimme, die gestern auf dem Marktplatz war, in Sack und Asche. Und er denkt sich, wie scheinheilig ist das denn? Du kannst doch nicht hier den super Frommen spielen und gleichzeitig das Leben deiner Mitmenschen zur Hölle machen. Das geht nicht. Und er erinnert sich, Gottes Volk war vor vielen hunderten Jahren aus Ägypten ausgezogen, aus dem Land der Sklaventreiber. Aber Ägypten war nie aus dem Herzen seines Volkes ausgezogen. Ägypten lebte immer noch weiter, diese Mentalität von oben nach unten zu hauen. Und deshalb macht Gott seinem Volk eine klare Ansage. Und die Ansage ist, so geht es nicht. Das ist ein Fasten, an dem ich kein Gefallen habe. Okay, wir springen zurück in das Jahr 2021. Und ich würde euch gerne mal fragen, ob ihr solche Menschen nicht auch kennt. Habt ihr solche Menschen auch vor Augen, die intensiv fasten, die sich vor Gott demütigen und gleichzeitig andere Menschen tyrannisieren? Habt ihr solche Menschen auch vor Augen? Oder geht es euch an der Stelle eher so wie mir, dass ich diese Form von Leute eigentlich gar nicht kenne? Also ich kenne scheinheilige Leute, das kennen wir, glaube ich, alle irgendwie. Aber das, dass Menschen ja sich sozusagen so intensiv fasten und dennoch andere tyrannisieren, diese Art von Scheinheiligkeit kenne ich nicht. Und ich denke mir, wir sind manchmal nicht mal mehr scheinheilig. Irgendwie besorgniserregend. Wir haben aufgehört, unseren Egoismus mit Fasten und Buße zu lackieren. Sicherlich gibt es säkulare Ersatzformen davon, auf jeden Fall, aber das, in dieser Form, so kenne ich es nicht. Wenn die Fastenzeit vor der Tür steht, da ist die Frage eher nicht, wie kann ich intensiv für Gott verzichten, sondern was würde mir mal 7 Wochen gut tun? Vielleicht kennt ihr die Frage auch eher. Mal 7 Wochen ohne Kohlenhydrate oder 7 Wochen ohne Handy, Social Media. So auf der Ebene sind wir eher. Und laut wie eine Trompete ist die Stimme, mit der Gott dich und mich heute ruft. Er ruft uns beide auf, mit vollem Ernst zu fasten, Buße zu tun. Und die Hauptbotschaft dabei ist, beim Fasten geht es nicht so sehr um mich, sondern um Gott und noch viel mehr um meine Mitmenschen. Und das, finde ich, ist der Dreh bei Jesaja hier. Lass uns doch mal beim Fasten nicht darum denken, was tut mir gut, sondern was tut eigentlich meinen Mitmenschen gut? Und wie das konkret aussehen kann, auch dafür, glaube ich, können wir einiges bei Jesaja lernen. Und um das so etwas zu strukturieren, habe ich einmal 4 anregende Fragen mitgebracht. 4 Fragen, die wir uns vielleicht gemeinsam stellen können für die Fastenzeit. Wie gehst du mit Menschen um, die dir anvertraut sind? Das wäre die erste Frage. Wie gehst du mit den Menschen um, die Gott dir anvertraut hat? Denn was mir auffällt ist, also Jesaja, der richtet seinen Weckruf ja an die Reichen da im Volk. Das sind damals die Menschen, die Mägde besessen haben, die Knechte in ihrem Haushalt hatten. Und heute haben wir ja zum Glück diese Form von Marktsein und Knechtsein in der Form nicht. Und deswegen übersetze ich es mal etwas freier. Wie gehen wir eigentlich mit den Menschen um, für die wir Verantwortung haben? Vielleicht haben manche von uns sogar Führungsverantwortung. Also, was ist das eigentlich für eine Kultur, die wir auf unserem Arbeitsplatz schaffen? Macht die Menschen gesund? Können Menschen da gesund arbeiten? Oder ist es anders? Nur ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen hat mir jemand erzählt von einer Firma. Und in der Firma gibt es ein Team. Und dieses Team hat eine neue Führungskraft bekommen, eine neue Teamleitung. Und im Team gab es eine Person, die sonst einmal im Monat ausfiel mit Kopfschmerzen. Und jetzt, neue Führungskraft, jetzt fiel diese Person 3 bis 4 Mal die Woche mit Kopfschmerzen aus. Und man kann sich ja schon die Frage stellen, gibt es eigentlich Arbeitsumfelder, die krank machen? Oder wir blicken anders. Als Eltern haben wir Verantwortung für unsere Kinder und als große Kinder mitunter Verantwortung für Eltern, die sich selbst nicht alleine mehr helfen können. Wie gehst du mit den Menschen um, die dir anvertraut sind in deiner Umgebung? Vielleicht eine Frage für die nächsten 7 Wochen, wo wir unser Verhalten überdenken können. 2. Frage. Wo ist mein Verhalten für andere ein Schlag ins Gesicht? Ich lese nochmal vor aus Jesaja. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Und ich denke mir, zum Glück leben wir heute in Summe in einer weniger gewaltaffinen Kultur. Dafür bin ich echt dankbar. Aber ich glaube, wir müssen es auch klar sagen, wenn du einer bist, der jeden Tag eine Stunde betet morgens und Gott anfleht und gleichzeitig nach Hause gehst und dir da die Hand ausrutscht, Gott wird dich nicht hören. Er will, dass du Buße tust und umkehrst. Und ich denke, auch da ist dieser Text wichtig, dass wir als Kirche auch klar machen, wo rote Linien sind und was nicht geht. Aber in Summe denke ich schon eher eine weniger gewaltaffine Kultur. Aber nur weil wir nicht so häufig mehr mit den Fäusten unterwegs sind, heißt das ja nicht, dass wir nicht genauso gut mit unserem Verhalten für andere Menschen ein Schlag ins Gesicht sein können. Wir können es ja auch subtiler. Vielleicht weißt du ganz genau, wo du die Knöpfe drücken musst, damit ein anderer an die Decke geht. Und du kannst sagen, warum rastest du schon wieder aus? Aber eigentlich bist du die Person, die die Knöpfe drückt. Oder du hast die Kunst perfektioniert, anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Geht ja auch. Bei Jesaja ist das Bild ja, dass Menschen ein Joch tragen wie Ochsen, wie Tiere. Das heißt, Menschen werden hier behandelt wie Tiere, werden nicht wie Menschen gesehen, werden als Mittel zum Zweck benutzt. Und auch das, finde ich, ist eine Frage für uns. Wie gehen wir mit anderen um? Wo behandeln wir andere als Mittel zum Zweck und nicht als Menschen? Hier, glaube ich, möchte Gott, dass wir Buße tun. Dritte Frage. Lasse ich mich wirklich auf den anderen ein? Was mir auffällt ist, das heißt ja nicht, kauf dem Hungrigen ein Brot, sondern brich dem Hungrigen dein Brot. Das ist ja ein Unterschied. Also das eine ist, ob ich in den Supermarkt gehe und ein Brot kaufe und es dem Hungrigen gebe, was auch gut ist. Aber das Bild ist ja nochmal viel mehr. Brich ihm dein Brot heißt ja, iss mit ihm zusammen. Lad ihn an deinen Tisch ein. Das ist ja eine Vision von Gemeinschaft, die hier drin ist. Das finde ich, das ist ja nochmal mehr als Almosen geben. Das ist Gemeinschaft, die Gott hier vor Augen hat. Ich finde das schön, wenn wir als Gesellschaft überlegen, ob wir gerade leerstehende Hotels benutzen können, um Obdachlosen im kalten Februar ein warmes Zimmer zu geben. Aber die Frage ist ja vielleicht auch, wie sieht das eigentlich mit meinem Haus aus? Wir haben was ganz Wunderschönes in unserer Gemeinde und in vielen Gemeinden, dass unsere Gemeindehäuser offen sind für die Tafel und für die Kleiderkammer. Und trotzdem frag ich mich, ehrlich gesagt, für mich ganz beschämend selbst, wie oft bin ich eigentlich da im Gemeindehaus, wenn die Tafel da ist und die Kleiderkammer und rede mit den Menschen? Wie viele Namen kenne ich eigentlich von denen, die da Woche für Woche kommen? Das beschämt mich. Als ich vor 10 Jahren Theologie studiert habe, in Kiel, da war unsere Wohnung in der Nähe von einem Penny. Und bei diesem Penny war ich oft einkaufen, ganz in studentischer Manier, abends so um 9:30. So, Klammer auf, die Frage, wann wir einkaufen gehen, hängt vielleicht auch damit zusammen, wann die Kassiererin nach Hause gehen darf, Klammer zu. Auf jeden Fall stand vor diesem Penny immer ein junger, blonder Mann. Der zog so seinen rechten Fuß beim Gehen hinter sich her, habe ich noch genau vor Augen. Und wenn man ihn nach seinem Namen gefragt hat, hat er gesagt, er heißt Sven. Und ich habe Sven regelmäßig gefragt, kann ich dir was mitbringen? Dann hat Sven oft sowas gesagt wie, ja, ich mag diese Paprika gerne, die so mit Käse drin gefüllt ist. Das mochte er und dann habe ich ihm Paprika mit Käse gefüllt mitgebracht. Und doch frage ich mich, was wäre eigentlich passiert, hätte ich Sven gesagt, willst du mit mir zum Abendbrot kommen? Willst du mitkommen? Was wäre dann eigentlich passiert? Und wenn ich das so durchspiele in meinem Kopf, dann merke ich sofort, jetzt wird's heikel. Weil dann weiß Sven ja auch, wo ich wohne. Und dann könnte er nachts um 3 bei mir klingeln, wenn er besoffen ist. Und ich treffe so eine Entscheidung ja nicht nur für mich, ich wohne ja in der Wohnung mit meiner Frau. Also ich treffe so eine Entscheidung ja immer auch mit für Menschen, für die ich Verantwortung habe. Und dann sind wir schon mitten bei der 4. und letzten Frage, die heißt, wie viele Abers versperren dir den Weg? Aber was ist, wenn der Bettler Teil einer Bettlermafia ist und ich damit eigentlich was ganz Ungesundes finanziell unterstütze? Aber was ist, wenn er davon Drogen kauft? Aber was ist, wenn ich ihn damit in Abhängigkeit halte? Aber. Und das Fiese ist, viele dieser Abers sind ja sehr berechtigt. Und man kann eben nicht so pauschal sagen, ich hier auf das Aber hören oder hier versperrt mir das Aber den Weg. Aber vielleicht ist es doch eine Anregung hier von Jesaja, dass wir uns mal kritisch fragen, wo benutze ich ein Aber nur als Ausrede? Und wo brauche ich sowas wie eine gesunde Naivität? Keine grenzenlose Naivität, aber eine gesunde Naivität in Sachen Nächstenliebe, die Gott auch was zutraut. So, das waren 4 anregende Fragen zum Thema Fasten und ich hoffe, dass daraus vielleicht für den ein oder anderen für uns ein konkreter Vorsatz folgt. Also etwas, was du dir vornimmst für die nächsten 7 Wochen. Allerdings vor 10 Jahren, als ich studiert habe, da hatte ich einen Doktorvater und der hat mich auch vor etwas gewarnt. Er hat gesagt, pass auf mit Fragen. Pass auf mit Fragen, vor allen Dingen in der Predigt und vor allem am Ende einer Predigt. Weil Fragen, so anregend sie auch sein mögen, eines immer tun. Und das hat hier auch jemand schon gerade im Chat geschrieben. Sie machen ein schlechtes Gewissen. Sie verlieren niemals ihren inquisitorischen Charakter. Denn vielleicht geht's dir da ganz ähnlich wie mir. Also ich merke, ich habe nicht bei einer dieser 4 Fragen eine Baustelle. Ich habe in irgendeiner Form bei allen diesen Fragen eine Baustelle. Und das Problem ist ja so tief. Also ich kann das auch nicht mal eben ändern mit einem netten, guten Vorsatz für die Fastenzeit. Weil das Problem ja in meinem Herzen sitzt. Dass mein Herz sich unglaublich schwer damit tut, sich auf andere Menschen in der Tiefe einzulassen. Und da hilft ein guter Vorsatz mehr oder weniger, also das ist irgendwie auch gut und richtig, aber das löst das Grundproblem an der Stelle nicht. Mein Herz müsste eigentlich verändert werden. Und mir geht es so, dass mir deswegen Psalm 51 wichtig geworden ist in den letzten Wochen und Monaten und ich den oft bete vor mich her, gerade diesen 12. Vers, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Weil ich denke, das ist es. Ich bräuchte eigentlich ein neues Herz. Gott, schaffe mir ein neues Herz. Vielleicht ist das für die nächsten 7 Wochen hier ein gutes Gebet. 7 Wochen Buße, Umkehr. Aber auch, und das möchte ich mit euch zuletzt tun, und auch das habe ich damals von meinem Doktorvater lernen dürfen, 7 Wochen Fastenzeit heißt auch eben 7 Wochen auf Jesus schauen. 7 Wochen auf den gekreuzigten Christus schauen. Und das möchte ich mit euch tun. Denn Gott ermahnt uns hier nicht nur zum echten Fasten, er malt uns auch den einen Menschen vor Augen, der wahrhaft gefastet hat. Jesus Christus. Jesus Christus hat wahrhaft gefastet. Und zwar nicht nur 7 Wochen ohne, sondern 33 Jahre ohne. 33 Jahre ohne den Luxus des Himmels. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das heißt, wenn einem Engel dienen. Aber darauf verzichtet Jesus. Warum? Weil er die Stimme seines Vaters gehört hat, aus Jesaja 58. Denn da sprach sein Vater, entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Ja, hat Jesus gesagt. Jesus wird Mensch und somit wirst du sein Fleisch und Blut. Jesus ist jetzt kein Fremder für dich, Jesus ist dein Bruder. Und dein Bruder ist einer, zu dem du mit allem kommen kannst, der dich versteht. Weil er eben auch all das weiß, wo du selber Opfer geworden bist von all dem, wofür wir hier reden. Wir sind ja nicht nur Täter, wir werden ja oft auch Opfer von diesen Missständen. Und Jesus hört weiter, hört seinem Vater zu und hört, wie sein Vater sagt, brich dem Hungrigen dein Brot. Und dann sagt Jesus, ja, das will ich tun. Ich will mein Brot für dich geben. Ich will verzichten, damit du in Genüge hast. Und so hungert Jesus 40 Tage in der Wüste, ihn dürstet am Kreuz. Und zu dir spricht er die Einladung, komm an meinen Tisch, iss mit mir. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin es. Und jedes Mal, wenn du beim Heiligen Abendmahl von dem Brot isst, dann isst du das Leben selbst, Jesus. Und er hört weiter, er hört, wie sein Vater sagt, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Jesus geht raus, damit wir reinkommen können. Er hat in seinem Leben immer mal wieder Momente gehabt, wo er ohne richtiges Dach auf dem Kopf war. Bei seiner Geburt, wo es heißt, es war kein Raum in der Herberge. Und später, wo er sagt, und der Menschensohn hat nirgends, wo er sein Haupt hinlegen kann. Warum? Weil er dich so gerne reinbringen möchte und sagt, die Tür ins Vaterhaus steht weit offen, komm rein. Für alle Ewigkeit hast du einen Platz im himmlischen Jerusalem. Im Johannesevangelium sagt er, ich gehe, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Du sollst wohnen, einen Platz haben bei Gott. Und er hört weiter. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Jesus kleidet dich mit sich selbst. Er wird nackt, damit du eingekleidet bist. Am Kreuz stirbt er nackt. Und du trägst die Gerechtigkeit wie ein weißes Kleid seit deiner Taufe. Und wenn Gott Vater dich ansieht, dann sieht er einen wunderschönen Menschen, der eingekleidet ist in die Gerechtigkeit von Jesus, der das vollkommene Leben Jesu trägt. Wie wunderbar ist dieses Fasten von Jesus, mit dem er uns beschenkt. Und vielleicht, ja, kann darum die Fastenzeit ein Anlass zu sein, ein Anlass sein, Buße zu tun und unser Verhalten zu überdenken. Aber nicht, weil wir uns vor Gott irgendetwas verdienen müssten, sondern weil wir doch so dankbar dafür sein können, wie reich uns Jesus beschenkt hat. Und dann lasst uns sagen, davon geben wir was weiter. Davon geben wir was weiter an unsere Mitmenschen. Und immer dann, wenn wir merken, dass die Sünde doch so stark im Herzen ist, dass sie uns niederdrückt, uns klein hält, dass wir manchmal wie ein Sklave sind, uns nicht frei sein können, da spricht Jesus uns frei. Er spricht dich frei, ledig und los. Amen.